Guten Morgen. Thank you for coming. It's nice to see your faces. Danke, dass ihr gekommen seid. Es ist schön, euch zu sehen. More love, more power. Mehr Liebe, mehr Kraft. More of you in my life. Mehr von dir in meinem Leben. I am so excited about the Lord. Ich bin so aufgeregt über den Herrn. I spent the whole day yesterday in prayer. Den ganzen Tag habe ich gestern im Gebet verbracht. Went to the park in the morning and just sat there, had my quiet time starting early. Bin in der Früh in den Park gegangen zeitlich und habe mich dorthin gesetzt und meine Zeit mit Gott gehabt. Then went back all afternoon. Dann bin ich am Nachmittag. Spent the whole afternoon with the Lord and it was just the most fantastic time. Dann habe ich den ganzen Nachmittag mit dem Herrn verbracht und wirklich die wunderbarste Zeit erlebt. To the evening until I went to sleep. Und dann am Abend, bis ich schlafen gegangen bin. I couldn't sleep all night because I kept thinking about the message. I kept waking up and thinking, okay, Lord, show me, please, show me, show me, show me, show me, show me, show me. Dann konnte ich in der Nacht nicht schlafen, weil ich ständig an die Botschaft habe denken müssen, und gebetet habe. Lord, show me, show me, show me, show me right now. Bis halb drei in der Früh. Und dann bin ich zurückgegangen ins Schlafen. The Lord said, go back to sleep. Der Herr hat gesagt, geh schlafen, ich zeig's dir in der Früh. I opened my eyes early and also habe ich zeitlich wieder meine Augen geöffnet. Okay. Ich habe gesagt, okay. The Lord said, now I'll der Herr show hat gesagt, jetzt zeige ich es so, dir. I'm very excited. Und ich bin darüber aufgeregt. I want more than anything that our church would be a house of healing. Mehr als alles andere möchte ich, dass unsere Gemeinde ein Haus der Heilung like I said wird. Last week, I don't have a gift of healing. So wie ich letzte Woche gesagt habe, ich habe die Gabe der Heilung nicht. I prayed for many people. People don't seem to get healed. Ich habe oft für Leute physically. Gebetet, aber sie wurden nie geheilt. I do believe that God gives me messages for the church. He's been doing it for 25 years now. Gott hat mir seit 25 Jahren Botschaften gegeben für diese Gemeinde. I can hear God clearly. Ich kann Gott klar hören. Like I can hear him. I can just hear his voice. I can just hear him speak to me in my heart. Ich kann ihn wirklich in meinem Herzen sprechen hören. This morning he just put thoughts right in my heart for the church. Heute Morgen hat er Gedanken direkt in mein Herz gelegt. And I just gelegt. Praying if God, if you don't give me the gift of healing, then give it to other people. Und ich bete, Herr, wenn ich die Gabe der Heilung nicht habe, dann gib's jemand anderem. I don't care who has it. Let's just have healing. Es ist mir egal, wer es hat, aber lass uns glauben. Let the little kids have it. Sonst die kleinen Kinder haben. Whoever has childlike faith, right? Wer immer den Glauben wie ein Kind hat. The faith of a mustard seed. Den Glauben eines Senfkorns. But the church is diverse and God doesn't want everyone to have everything. He wants it to be a body, right? Denn Gott möchte, dass wir ein Leib sind und dass jeder Gaben hat. There's diversity of gifts. Es gibt diese Vielfalt hier. So that all the glory goes to Christ. Damit all die Herrlichkeit zu Christus geht. No flesh will glory in his presence. Denn kein Fleisch wird sich rühmen in seiner Gegenwart. Jesus Christ is the healer. Jesus ist der Heiler. Now I've been spending time in Mark chapter 1 all week. Ich habe in Markus Kapitel 1 die Zeit verbracht, die ganze Woche. I'm only going to speak for a little while and then we're going to pray for healing. Und ich möchte nur kurz sprechen und dann werden wir um Heilung beten. And the leadership team has been praying all week. Das Leiterschaftsteam hat schon die ganze Woche darüber gebetet. I want to bring out a few principles from Mark chapter 1. Und ich möchte ein paar Prinzipien herausbringen von Markus 1. Mark chapter 1 is the longest recorded day of Jesus' life. Das ist der längste Tag von Jesus, der aufgezeichnet wurde. And it has so many beautiful principles in here. Und es hat wunderbare, schöne Prinzipien. And it begins with the ministry of John the Baptist. Es beginnt mit dem Dienst von Johannes dem Täufer. Who is preaching repentance? Der die Umkehr gepredigt hat. For the forgiveness of sin. Zur Vergebung der Sünden. And the repentance was faith in Christ. Und diese Umkehr bedeutet Glaube an Christus. And that's Acts chapter 19, verse 4. In Apostelgeschichte 19, Vers 4. The message of John the Baptist was faith in Jesus Christ. Die Botschaft von Johannes dem Täufer war Glaube an Jesus. It was turn away from what you believe and turn away from what you're doing and believe in the Messiah. Dreh dich weg von allem, was du glaubst und von allem, was du tust und glaube an den Messias. And follow him. Und folge ihm. Follow him. Folge ihm. I'm not worthy to loosen his sandals. Ich bin nicht einmal wert, dass ich seine Schuhe binde. He's coming. I must decrease, he must increase. Er wird kommen, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. And as you read the chapter, you see that then John is arrested. Und wenn du das Kapitel liest, dann siehst du, dass der Johannes eingesperrt ist. And Jesus begins to preach the same message. Und Jesus beginnt wieder die gleiche Botschaft in zu predigen. In verse 15, Jesus began to preach. In Vers 15, Jesus begann zu predigen. That the kingdom is here. Dass das Königreich and hier to ist. Repent and believe. Und dass man umkehren und glauben soll. Believe in the gospel. In das Evangelium then he glauben chooses soll. His disciples. He chooses his und dann disciples. Hat er die Jünger erwählt. And we'll just read a couple of verses starting with verse 41. Und wir werden nur ein paar Verse lesen und ich beginne mit Vers 41. Then they went into Capernaum and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and began to teach. 41. Mark chapter 1, Markus verse 21. Markus 1, Vers 21. Ja. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. And with that, let's pray. Und da wollen wir jetzt beten. Father in heaven, we thank you for this morning. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. As we read your word, während wir dein Wort lesen, we just pray that the Holy Spirit would fill us. Beten wir, dass der Heilige Geist uns füllt. Even more, and speak to us. Immer mehr und dass er zu uns spricht. That these things will become real pictures in our hearts and minds. Dass diese Dinge wirklich reale Bilder werden in unseren Herzen und in unserem Verstand. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so they went to the synagogue. And they were amazed, in verse 22, at his teaching, for he was teaching them as one having authority and not as the scribes. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. We have to preach more than just to have people know the Bible. Wir müssen mehr predigen als nur so, dass die Menschen wissen, was in der Bibel we steht. We have to listen more than just to know the Bible. Und wir müssen auch mehr hören als nur die Bibel zu wissen. Because only when we apply the Bible do we know the Bible. Denn nur wenn wir die Bibel anwenden, kennen wir sie auch. If you don't apply the Bible, you don't know the Bible. Wenn du sie nicht anwendest, dann kennst du sie nicht. Then we deceive ourselves in James chapter 1. Und dann betrügen wir uns selbst, wie in Jakobus 1. Verse 22, we are only hearers of the word but not doers. Nämlich, dass wir nur Hörer des Wortes sind, aber nicht Täter. It's when we do the word, when we apply the scripture to our life. Wenn wir das Wort leben, wenn wir die Schrift in unserem Leben anwenden. Is when we understand it. Dann haben wir es verstanden. The joy of the Lord is my strength. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. But when I say Lord, aber wenn ich sage, give me your joy in this difficulty. Gib mir deine Freude in dieser Schwierigkeit. Open my heart, my mind. Öffne mein Herz und meinen Verstand. And then suddenly we experience his joy, then we know his joy. Und plötzlich erfahren wir seine Freude, dann kennen wir seine then Freude. We know that verse. Und dann verstehen wir diesen Jesus Vers. Said to the Pharisees, you make a mistake not knowing the scripture nor the power of God. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr irrt, weil ihr nicht die Schrift kennt und auch nicht die Kraft and Gottes. Healing will come by knowing the scripture und Heilung and the power wird kommen, of God. Wenn wir die Schrift wissen und die Kraft Gottes kennen. Okay, now watch what happens, verse 23. Und im Vers 23. And just then there was in their synagogue a man with an unclean spirit. In der Synagoge war ein Mann, der einen unreinen Geist and he cried out. War. An unclean spirit is an infectious spirit. Ein unreiner Geist ist ein Geist, der andere ansteckt. In Ephesians 5 it talks about three great sin categories. In Epheser 5 stehen drei große Kategorien von Sünden. Immorality, Unmoral, unclean, Unreinheit and greed. Und Gier. And these parallel 1 John chapter 2 verse 15 where it says that do not be of the world. Und im 1. Johannes 2, Vers 15 steht, liebt die Welt nicht. Because the things of the world, the lust of the eyes, denn die Dinge der Welt, die Lust der Augen, the lust of the flesh, die Lust des Fleisches, and the pride of life, und der Stolz des Lebens. The lust of the flesh is immorality. Die Lust des Fleisches ist Unmoral. The lust of the eyes is greed. Die Lust der Augen ist Gier. And the pride of life, und der Stolz des Lebens is the basis of being unclean. Ist die Basis dafür, sich zu verunreinigen. It's pride, it's arrogance, es ist Stolz und Arroganz. So independent of God, it's so gegend. Diese Unabhängigkeit von Gott. It's unclean and everywhere it goes, it infects, it's contagious. Es ist unrein und überall, wo es hingeht, wird it es wants ansteckend. To control. Es möchte kontrollieren. It's this man is possessed by a demon and it's called unclean. Und dieser Mann ist von einem Dämon besessen und der heißt unrein. Verse 24. Vers 24. And he said, what do we have to do with you, Jesus of Nazareth? Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Have you come to destroy us? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? I know who you are. Ich weiß, wer du the bist. Holy One of God. Der Heilige Gottes. And Jesus rebuked the man and said, be quiet and come out of him. Schweig, herrschte Jesus ihn an, verlass diesen Mann. Jesus comes to earth. Jesus kommt auf he die is the Erde. Son of God, he comes as a man. Er ist der Sohn Gottes und er kommt als Mensch. The demons who used to be angels before God. Und die Dämonen, die ja früher Engel waren. Fallen angels. Gefallene Engel. They know who Jesus is. Sie wissen, wer Jesus they ist. Know the Son of God. Sie kennen den Sohn Gottes. And here's Jesus as a man. Und hier kommt Jesus als ein Mensch. Beginning to reveal that the kingdom is coming. Und er beginnt zu offenbaren, dass das Königreich kommt. No one has any idea who he is, really. Niemand weiß eigentlich wirklich, wer er ist. He'll begin to reveal himself to his disciples. Er beginnt sich seinen Jüngern zu offenbaren. But it will be by revelation. Aber es wird durch Offenbarung not sein. By proclamation. Nicht durch sein Proklamieren. He doesn't proclaim, I'm the Son of God. Er proklamiert nicht ständig, ich bin der Sohn he's, Gottes. He's not there to start a revolt. Er ist nicht da, um eine Revolte so anzustiften. So he tells the demon to shut up. Und so sagt er den Dämonen, still zu sein. Muzzle, shut up. Sei still. And come out of him. Und geh aus ihm heraus. Now it's interesting that as we'll see, as you read Mark 1, es ist interessant, wenn wir Markus 1 lesen, that as Jesus goes to synagogues, there's always demon-possessed people there. Immer wenn Jesus in die Synagogen kommt, sind dort besessene Menschen. What's the connection? Was ist da für ein Zusammenhang? Why do demon-possessed people hang out at synagogues? Warum hängen dämonenbesessene Leute in den Synagogen herum? Was it because the synagogues had become so steeped, so filled with human tradition? War das deshalb, weil die Synagoge so gefüllt war mit menschlicher Tradition? Jesus said in Matthew chapter 15, you worship me in vain. Jesus hat einmal gesagt, ihr verehrt mich umsonst. Because you exalt human tradition over the word of God. Weil ihr die menschliche Tradition über das Wort Gottes erhebt. And Jesus came preaching. Und Jesus kam und predigte and teaching, und lehrte. And preaching and teaching. Und predigte und lehrte. Because there's a miracle that he wants to bring about. Weil es ein Wunder gibt, das er hervorbringen möchte. A miracle that's far greater than outward miracles. Ein Wunder, das noch viel größer ist als äußerliche Wunder. A miracle of a changed life. Ein Wunder, das Leben verändert. That comes by receiving the truth. Ein Wunder, das dann geschieht, wenn man die Wahrheit empfängt. What is the sense of God healing the cause, but the root is still there? Was nützt es, wenn Gott die Folgen heilt, aber die Ursachen immer noch da sind? What is the sense of God healing my being overweight? Was nützt es, wenn Gott mich davon heilt, übergewichtig zu sein? If I eat three times a day at McDonald's and Burger King. Wenn ich dreimal am Tag zu McDonald's gehe. And God's saying, you know what? I want to heal you, but let's heal your mind. Und Gott wird sagen, ich möchte dich heilen, aber heile mal deinen Verstand zuerst. Let's bring some truth, some wisdom. Bringen wir ihm Wahrheit und Weisheit. You want me to pray for a symptom, but I want to deal with the root. Du möchtest, dass ich dich von einem Symptom heile, aber ich möchte, dass die Wurzel geheilt wird. So Jesus was given over to teaching and preaching and teaching and teaching. Also Jesus hat ständig gepredigt und gelehrt. Because the devil's strength is in the lie. Denn die Kraft des Teufels ist in der Lüge. And many things that we want to pray for to be healed of. Und viele Dinge, für die wir beten, von denen wir geheilt sein wollen. Is simply a symptom of a lie. Ist einfach nur ein Symptom von einer Lüge. And Jesus goes right for the root, right for the root. Und Jesus sucht genau diese Wurzel. But he also has compassion. Aber er hat auch Mitgefühl. On the effect. Great compassion. Er hat großes Mitgefühl über die Auswirkungen. So the first point is this. Der erste Punkt ist that folgendes. Jesus came to preach with authority. Jesus kam, um mit Autorität zu Because predigen. The most significant healing is that which happens on the inside. Denn die bedeutendste Heilung ist die im Inneren geschieht. And he preached with authority. Und er hat mit Autorität which gepredigt. Which means he preached for life change. Das heißt, er hat um Lebensveränderung gebetet. And he preached in such a way that it could be applied to their lives. Und er hat auf die Art und Weise gebetet, dass sie es wirklich auf ihr Leben anwenden konnten. Now let's continue. You go down to verse 29. Lass uns fortfahren im Vers 29. And immediately after that, they came out of the synagogue. They came to the house of Simon and Andrew. Nachdem Jesus und seine Jünger die Synagoge verlassen hatten, gingen sie zum Haus von Simon und Andreas. With James and John. Und Jakobus und Johannes. Now Peter or Simon's mother-in-law was lying sick with a fever. Simons Schwiegermutter war krank und lag mit hohem Fieber im Bett. And immediately they spoke to Jesus about her. Sofort erzählten sie Jesus von ihr. And he came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she waited on them. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Principle number two. Er verstand das Fieber. God wants to heal us so we can serve him. Prinzip 2, Gott möchte uns heilen, damit wir ihm dienen können. She's on the couch, she's got a fever. Sie hat Fieber und liegt im Bett. Peter says, you know what, my mother-in-law, she's got a fever. I'm sorry, sagt, meine Schwiegermutter ist krank. Sorry, there's nothing to eat, but my mother-in-law, she's leid, a great cook, nix, but... dass sie nichts gekocht hat, aber sie ist krank. You got nothing to eat? Oh, I'm sorry, she's essen. Like really sick. Na, es tut mir leid, aber I sie ist wirklich krank. I can take care of that. Hi, how you doing kann there? Mich darum kümmern. Hi, give me your hand. Hallo, wie geht's dir? Gib mir deine okay. Hand. Okay, just sit right up. How do you feel? Setz dich auf. Wie geht's great? Dir? Yeah, okay. Großartig, super. Okay. And she went right and started fixing them food. Und sie steht auf und bereitet ihnen Essen. But soon after, when it got dark, aber kurz danach, als es dunkel the whole wurde, town came for dinner. Kam die ganze Stadt zum Essen. It says that the whole town was at the door. Die ganze Stadt kam zur Tür. And they brought the sick and they brought the demon possessed. Und sie brachten die Kranken und die Dämonen besessenen. And she probably saw them all and thought. Und sie hatte alle gesehen und sich getting gedacht, a fever again. Ich glaube, ich krieg wieder Fieber. Lord, I think I have another fever. I got to go lay down. Ich glaube, ich muss mich wieder niederlegen. Who are all these people? They were bringing everybody. Die Leute, alle bringen sie like, her. The door is just knocking, knock, knock, knock. Es klopft ständig an der Tür. Who are you? Wer bist du? We come for dinner. Wir kommen the zum whole Essen. Street is full of people. Eine ganze Straße and voll mit Leuten. And they're just bringing all the crazy people and all the people. It's like, who? You're not bringing that person to my house. Und sie bringen all die Verrückten und man denkt, aber den bring doch nicht zu meinem they're Haus. They're all coming. Oh, die kommen and alle. The Lord was healing them all. Und der Herr hat sie alle geheilt. Healing them. Er hat sie people geheilt. With serious demon possession. Leute, die wirklich ernsthaft besessen behavior waren. Serious problems. He was just casting them out. Die Verhaltensprobleme gehabt. But haben, it's interesting that they kept hanging out at the synagogue. Aber sie hangen in der Synagoge herum. Was there some kind of connection between unclean spirits and the spirit of religion? Gibt's einen Zusammenhang zwischen unreinen Geistern und dem Geist der Religion? Was it that they kind of felt home there somehow? Haben sie sich dort nicht irgendwie zu Hause gefühlt? Here's the demon-possessed guy. Da kommt der Dämonenbesessene. And the demon is inside. Und der Dämon wohnt in ihm. Where do we go? Synagogue. Wohin sollen wir gehen in die Synagoge? I feel good here. I don't know why. Da fühle ich mich gut. And they just came to the synagogues. Und sie kamen in die Synagoge. Maybe because people brought them there to try to help them. Vielleicht haben andere sie hingebracht, damit ihnen geholfen wird. There was no help. Aber es gab keine Hilfe. There were so many of them there without help. They just kind of fellowship there. Und vielleicht waren schon so viele dort ohne Hilfe. Die haben dort einfach Gemeinschaft gehabt miteinander. So number one, principle number one, Jesus preached with authority to bring inner healing. Prinzip 1. Jesus predigt mit Autorität, um Heilung zu bringen. Two, Jesus healed, that we might serve him. Und Nummer zwei, Jesus heilt, damit wir ihm dienen not that können. We would forget him. Nicht, dass wir ihn vergessen. Remember the 10 lepers, they all got healed and then 9 just forgot about them. Ihr kennt die 10 Leprakranken, die alle geheilt wurden, aber 9 haben es einfach vergessen. One came back and thanked him and he said, where's the other 9? I thought there was 10. Einer kam zurück und dankte ihn und er sagte, wo sind die anderen 9? Es waren doch 10. He wants to heal us so we can serve him. Er möchte uns heilen, damit wir ihm dienen können. Okay, let's go on. Vers 38. Early in the morning he goes to a lonely place to pray. Verse 38. He says, let us go somewhere else. And in verse 37, they're saying, where are you? Everyone's looking for you. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Because he had gone away to pray in a lonely place. Das steht da nicht. Just say it. Denn er ging fort an einen einsamen Ort, um zu beten. And they couldn't find him. Aber sie konnten they thought, everything's going so well. Come gedacht, on back. Jetzt läuft's doch gerade so gut. Komm everybody's zurück. Getting healed. Everybody's excited. Alle werden geheilt. It's like the kingdom of God is here. Das Königreich Gottes ist da. Where are you? Wo bist du? Lord, everybody's looking for you. Herr, alle suchen dich. He was praying. Er hat gebetet. And his response was, we got to move on. Und seine Antwort war, wir müssen weiterziehen. We got to move on because I have more places to preach. Wir müssen weiterziehen, denn es gibt noch mehr Orte, an denen that's ich predigen why muss. I came. Denn deshalb bin ich gekommen. I came to preach. Ich bin gekommen, um zu predigen. I mean, I'll heal people, but I came to preach. Ich habe auch Leute geheilt, aber gekommen bin ich, um because zu predigen. Preaching goes for the root of the problem. Denn Predigen wendet sich an die Wurzel des when Problems. We find the lie, wenn wir die Lüge entdecken. Our problems are rooted in lies. Unsere Probleme gründen sich auf Lügen. Bitterness. Bitterkeit. There are three causes of bitterness. Es gibt drei Gründe für Bitterkeit. Number one, somebody hurt me and I can't forgive them. Erstens, jemand hat mich verletzt und ich kann ihm nicht vergeben. Number two, I think someone hurt me and I can't forgive them. Zweitens, ich denke, dass mich jemand verletzt hat but und ich kann ihm nicht hurt. Vergeben. You just think they did. Aber sie haben mich gar nicht verletzt. Ich glaube es number nur. Number three, jealousy. Und Nummer drei ist die Eifersucht. James talks about bitter jealousy. Jakobus spricht über bittere Eifersucht. And these things bear effects in us. Und diese Dinge haben einen Effekt auf uns. That we pray to be healed with and God wants to go to the root. Wir beten, Herr, heile mich, aber Gott möchte an die Wurzel gehen. Now, verse 41. Vers 41. A leper comes in verse 40. Im Vers 40 kommt ein Aussätziger. He falls on his knees. Er fällt auf seine Knie. And he says, if you are willing, make me whole. Und er sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. And the Lord said, I am willing, be made whole. Und der Herr sagt, ich will es tun, sei gesund. Or be cleansed. Oder sei gereinigt. In verse 42 it says, and immediately the leprosy left him. Und im Vers 42 steht, im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Listen, this is so cool. Jesus is willing to heal us immediately. Jesus ist willens, uns sofort zu heilen. Jesus is the same yesterday. Jesus ist dasselbe gestern, today and tomorrow, heute and forever. Und morgen und für immer. In Hebrews 13:8. Hebräer 13, Vers 8. He is the same. Er ist dasselbe. And he was willing to heal this guy immediately. Und er war willens, diesen Mann sofort zu heilen. And Jesus is willing to heal immediately today. Und Jesus ist doch heute noch willens, sofort zu heilen. But can I suggest the problem? Aber kann ich ein Problem ansprechen? We are looking to be healed for something that he would rather heal us in another area. Wir wollen für etwas geheilt werden und er möchte uns in einem anderen Bereich heilen. He wants to go for roots. Denn er sucht die Wurzeln. He wants to heal us immediately. Er möchte uns sofort heilen. In 2006, Mary 2006 and I went on sabbatical. Sind die Mary und ich haben wir einen Sabbat gemacht. And the leadership team said, look, just take a Sabbath. My lungs were bothering me. I was sick. Das Leiterschaftsteam hat gesagt, nehmt euch eine Auszeit. Ich war nämlich krank und I just kind of felt really burned out and it was really showing. Ich war wirklich ausgebrannt. And I kind of really just wanted to just kind of quit. I just thought, I'm so. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss alles hinwerfen. Can't breathe in the mornings. Ich kann nicht atmen in der Früh. And I said to Otmar, I said, you know what? Ich habe zu Otmar gesagt, weißt du was? You got to find another pastor. I can't do this anymore. Du musst euch einen anderen Pastor suchen. Ich kann einfach nicht mehr. I can't breathe in the mornings. Ich kann nicht mehr atmen so in der Früh. Tired, I'm so like burned. Bin einfach so müde und ausgebrannt. And he said, you know what? Look, pick a place and we'll send you there. Just get out of here. Und er hat gesagt, weißt was, such dir einen Platz aus und wir senden dich dorthin. I said, send me to Southern California. Okay, ich möchte nach Kalifornien. We went for 5 weeks. Und dort sind wir dann 5 Wochen hingefahren. I wanted to be right where all the great churches were that I've read about and heard about. Ich wollte genau dort sein, wo all diese großartigen Gemeinden sind, von denen ich gelesen und gehört habe. Chuck Smith and Rick Warren and all these great. I just wanted to be right in there and just be a teenager for 5 weeks. Ich wollte einfach dort sein und einmal 5 Wochen ein Teenager sein. And I started a journal when I was there. Und ich habe ein Tagebuch begonnen, wie ich dort war. And I asked the Lord every day a different question. Und ich habe dem Herrn jeden Tag Fragen gestellt. And I asked him 55 questions. 55 Fragen. And on day number 22, I asked him a particular question. Und am 22. Tag habe ich ihm etwas gefragt. He answered every one of these questions. Und er hat jede dieser Fragen beantwortet. But I'll show you question number 22. Aber ich zeige euch die Frage 22. I'm looking for it. Oh, I know where it is. Okay. This question actually number 12. It's on page 22, number 12. Eigentlich war es die Nummer 12. Question for God. Frage an Gott. Is there anything I can do or should do about my lung disease? Gibt es irgendetwas, was ich tun könnte in Bezug auf meine Lungenkrankheit? I was walking on Laguna Beach. Ich bin dort am Strand gegangen. Having a prayer time. Und habe gebetet. Carrying my book with me, my journal. Und habe mein Tagebuch mitgehabt. And I just cried out unto God and I said, is there anything I can do? Und ich habe zu Gott geschrien, gibt es irgendetwas, was ich tun kann? About my lung condition. In Bezug auf meine Lungenkondition. Before I even finished the word. Und bevor ich noch fertig gesprochen hatte. This answer came. Kam die Antwort. So clear. So klar. And he just said, don't worry about it. Und er hat gesagt, mach dir deshalb keine Sorgen. And in an instant. Und in einem Moment. I stopped worrying about it. Habe ich aufgehört, I just stopped, I sat on a rock and I wrote it down. Ich habe einfach aufgehört, ich habe mich auf einen Felsen gesetzt und habe es aufgeschrieben. It was on March 31st, 2006. Am 31. März 2006. On a Friday morning. An einem Freitagmorgen. I just sat down and I wrote down what the Lord told me. Habe ich mich hingesetzt und das aufgeschrieben, was der Herr mir gesagt hat. And as I would go to doctor after doctor after that for checkups. Und nachher bin ich von Arzt zu Arzt gegangen, einfach um mich untersuchen zu lassen. Und ich habe mich einfach daran erinnert, was Gott gesagt hat, mach dir keine Sorgen. Do this or do that. I just thought, I'm not worried about it. Die Ärzte haben gesagt, mach das und das und das. I did what the doctor said, but I wasn't worried about it. Ich habe das getan, was sie mir gesagt haben, aber ich habe mich nicht mehr darum gesorgt. And I remember a doctor in Tennessee said, you should be worried about it. Und ein Doktor hat zu mir gesagt, du solltest dir wirklich Sorgen machen. I met him at a wedding and he was a lung specialist from Tennessee. Den habe ich auf einer Hochzeit in Tennessee getroffen und er war ein Lungenspezialist. This could kill you. Und er hat gesagt, du sollst dir wirklich Sorgen machen, das könnte dich umbringen. The Lord told me not to worry about it. Aber ich habe gedacht, der Herr hat gesagt, ich soll mich nicht sorgen. And you know what? Last night I was up at Rottenberg taking Cody for a walk. I was going for prayer time actually with Cody. Und letzten Abend bin ich zu einem Gebetsspaziergang gegangen. And I walked up that hill like I was a soldier. Und ich bin über diesen Berg hinaufgegangen, als wäre ich ein Krieger. Fantastic. God is healing my lungs. Ich habe gedacht, Wahnsinn, Gott heilt meine Lungen. It was 5 years later. Aber das ist 5 Jahre später. The miracle happened instantly. Aber das Wunder ist sofort geschehen. Because God gave me peace instantly. Denn Gott hat mir sofort seinen Frieden gegeben. He just said, don't worry about it. Hat gesagt, and I had an instant healing. Sorge dich nicht, und ich war sofort geheilt. I had a promise. Don't worry about it. Ich hatte ein Versprechen. And I didn't worry about it. Und ich habe mich nicht mehr gesorgt. 4 years later. 4 Jahre danach. When I wasn't even looking for it. Wo ich nicht einmal danach gesucht habe. Suddenly I realize, you know what? Merke ich plötzlich. I can walk upstairs again. Ich kann wieder die Stiegen hinaufgehen. I can carry the groceries up 2 flights of stairs and not have to stop anymore. Ich kann sogar die Einkäufe bis hinauftragen und ich muss nicht mehr stehen bleiben. Now I run up the stairs because I'm so happy when I see stairs. Und jetzt laufe ich über die Stiegen, weil ich mich so freue, wenn ich Stiegen sehe. And I just run right up them. Und ich laufe hinauf. So this is point number 3. Jesus is willing to heal us immediately. Das ist Punkt Nummer 3. Jesus möchte uns sofort heilen. He wants to. Er möchte das. But it may not be in the area that you are thinking of. Aber vielleicht nicht in dem Bereich, von dem du es wünschst. It might be in another area. Vielleicht in einem anderen Bereich. Or it might be the root of the effect. Oder es mag die Wurzel sein, der Auswirkung. He can heal bitterness today. Er kann Bitterkeit heilen. I remember taking a walk a number of years ago, around the same time, 2006. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich auch einen Spaziergang gemacht. I was so anxious about something. Und ich habe solche Magenschmerzen gehabt, weil ich mich so gesorgt habe. Like, oh, you ever have that? It's like, kennt ihr das? I was like, Lord, heal me. Oh, take away the pain. Herr, heile mich, ich habe solche Schmerzen. And I kept praying, Lord, heal me, take away the pain. You know what the Lord said to me? Wisst ihr, was der Herr zu mir gesagt hat? That pain is sin. Dieser Schmerz ist Sünde. I said, what? I took a prayer walk on a mountain and he said that pain is sin. Ich bin in die Berge spazieren gegangen, um zu beten, said, und Gott sagt, dieser Schmerz ist Sünde. Whoa, say that again. He said to me, your anxiety is sin. Dein Sorgen ist Sünde. I said, really? Gesagt, wirklich? He said, repent of anxiety. Bekenne dein Sorgen. And the pain will go away. Und der Schmerz wird weggehen. And I said, okay. Und ich habe gesagt, okay. I repent of being anxious. Ich bekenne es. Because actually it's unbelief. Yeah, okay. Denn eigentlich ist es Unglaube. I'm so focused on a situation. I'm not looking at you. Okay, I get it now. It's sin. Ich bin so konzentriert auf ein Problem, dass ich nicht mehr auf dich schaue. Und das ist Sünde. Every time I had the stomach pain, I just said, Lord, I repent. Und jedes Mal, wenn ich Magenschmerzen habe, habe ich gesagt, Herr, vergib mir. Because it was a symptom of me not focusing on him. Denn das war ein Zeichen, dass ich mich nicht mehr auf ihn konzentriert habe. And every time my stomach hurt, I just said, okay, I'm not focusing on the Lord. Und jedes Mal, wenn ich Magenschmerzen habe, habe ich gewusst, okay, ich habe mich nicht mehr auf Gott. Und sobald ich mich auf Gott fokussiert habe, ist der Schmerz weggegangen. So, point number 4 we're coming up to. Punkt 4. And this is in chapter 3 and this is one of my favorite healing stories in the Bible. Das ist in Kapitel 3 und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten über Heilung. And this is what I want to apply today to our healing prayer time. Und das möchte ich anwenden heute in unserer Gebetszeit. In verse 1, he entered again into a synagogue and there was a man with a withered hand. Wieder ging Jesus in die Synagoge, dort bemerkte einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. And they were watching to see if he would heal him on the Sabbath. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau, in order that they might accuse him. Wenn er am Sabbat die Hand heilen würde, könnten sie ihn anklagen. He said to the man with the withered hand. Jesus sagte zu dem Mann. Now remember, it's very important for Jesus that we can listen to him, that we hear him. Und bedenkt, es ist ganz wichtig für Jesus, dass wir ihn hören können. When we're in situations where we want God to help us, wenn wir in Situationen sind, wo wir möchten, dass Gott uns hilft, we need to be more focused on what God says to us than what God does for us. Müssen wir uns mehr auf das konzentrieren, was Gott zu uns sagt, als auf das, was er tut. He wants us to be listening to him. Er möchte, dass wir ihm zuhören. And this man listens. Und dieser Mann hat zugehört. He had a withered hand. Er hatte eine verkrüppelte Hand. And you never stick your withered hand out, you kind of always hide it. Und die versteckt man immer hinter dem Rücken. And he said to him, rise up and come forward. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. In the NLT it says, come in front of everybody. Komm vor alle. So what are you trying to do, embarrass me here? Also was willst du jetzt machen? Soll ich mich hier bloßstellen? Could you imagine all the thoughts going through this guy's head? What do you want to do to me? Könntest du dir vorstellen, welche Gedanken durch in seinen Kopf gegangen sind? Was willst du machen? Come in front of everybody. Ich soll da rauskommen vor allen? And he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good? Und er fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Verse 5. And looking around at the Pharisees with anger, he was grieved at the hardness of their heart. Doch sie schwiegen, zornig und erschüttert über die Hartherzigkeit. Jesus was angry at these religious people. Über diese religiösen Menschen. He was angry because he wanted to do a miracle on the Sabbath. Er war zornig, denn er wollte ein Wunder tun am Sabbat. But watch, they were more concerned with preserving the culture of their nation than seeing people healed. Denn sie waren mehr damit beschäftigt, die Kultur aufrechtzuerhalten, als zu sehen, dass Menschen geheilt werden. Do you get this? They had a culture to protect. Sie mussten ihre Kultur beschützen. People had jobs. Sie hatten Jobs. They were working with the Romans in a sense. Sie haben mit den Römern zusammenarbeiten but müssen. They didn't want to be killed by the Romans. Sie mochten sie zwar nicht, aber sie wollten auch nicht von ihnen and getötet werden. And life was okay. They were in good position and it was okay. Und irgendwie waren sie in guten Positionen they had und das Leben their religious system war ganz gut. And okay. Sie hatten ihr religiöses System. But Jesus came in. Aber Jesus kam herein. And he was healing. Und er heilte. And he was bringing the kingdom. Und er hat das Königreich and he was preaching truth. Und er hat die Wahrheit gepredigt. And they were more interested in preserving the culture. Und sie waren mehr damit beschäftigt, ihre Kultur this zu bewahren. Happens in every church. Und das passiert in jeder Gemeinde. When people are more concerned with preserving the culture, wenn Leute mehr damit beschäftigt sind, die Kultur aufrechtzuerhalten, then seeing Jesus come in and do miracles. Als zu sehen, dass Jesus hereinkommt bring und Wunder us to tut. A new place. Bring uns an einen neuen church Platz. Is always moving and changing. Gemeinden sollen sich immer bewegen und verändern. It's the body of Christ. Es ist der Leib Christi. It's a living organism. Es ist ein lebender Jesus Organismus. Is the head of the church. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. It's his church. Es ist seine Gemeinde. And when he comes to do something, und wenn er kommt, um etwas how, zu tun, how often does he get angry? Wie oft wird er zornig? At the systems über die Systeme, that restrict him from moving. Die ihn davon abhalten oder ihn einschränken, he sich wants zu bewegen. Freedom to do. Und er möchte die Freiheit, what tun, he wants to do. Das, was er möchte. And he said, stretch out your hand. Und er sagte, streck deine Hand and aus. He stretched it out. Der Mann streckte seine Hand aus. And his hand was healed. Und sie wurde wieder gesund. And that's our fourth point. Und das ist unser vierter Punkt. Jesus wants us to be obedient to what he says. Jesus möchte, dass wir dem gehorsam sind, was er sagt. And we'll be healed. Und dann werden wir geheilt. He wants us to be obedient to what he says. Er möchte, dass wir dem gehorchen, was er sagt. This is so important to him that we hear his voice. Und darum ist es so wichtig für ihn, dass wir seine Stimme hören. Maybe you want to start asking God some questions. Vielleicht möchtest du beginnen, Gott Fragen zu stellen. Start a journal. Beginn so ein Tagebuch. Ask God questions. Frage Gott. God answered every one of these 55 questions. Gott hat jede einzelne meiner 55 Fragen beantwortet. Some of them he answered the next day or a week later. Manche am nächsten Tag oder eine Woche später. But he answered them. Aber er hat es geantwortet. He wants to speak to us. Und er möchte zu uns he wants sprechen. To draw us into a relationship with him. Er möchte uns in eine Beziehung mit ihm ziehen. So, we want to pray now. Ich möchte jetzt beten. I'm going to have Mary come up. I want to pray three different ways today. Ich möchte auf drei verschiedene Arten beten heute. I want us all to pray privately. Ich möchte, dass wir alle, jeder Einzelne beten, still. And then later, und später, we'll have special prayer for some difficult things, really difficult things. Werden wir einzelne Gebete haben für wirklich schwierige Dinge. I want us to pray now for root causes. Ich möchte, dass wir beten wegen diesen Wurzeln. Later we'll pray for symptoms. Und dann beten wir wegen den Symptomen. And then we'll have the Lord's Supper. Und dann werden wir das Abendmahl feiern. And if you need extra prayer, we'll have a prayer team. Und wenn du extra noch Gebet brauchst, werden wir ein Gebetsteam haben. So, Father, we thank you for this time. Vater, wir danken dir für diese Zeit. Thank you for your word. Danke für dein Wort. For your authority. Für deine Autorität. For the Holy Spirit that's present. Dass der Heilige Geist gegenwärtig ist. Bless our time in your presence. Segne unsere Zeit in deiner Gegenwart. And I just pray in Jesus' name. Das bete ich in Jesu Namen. That you would heal us instantly today. Dass du uns sofort heilen mögest heute. I'm going to read from Isaiah 58. Ich möchte aus Jesaja 58 lesen. Vers 7. This is the kind of fasting that I want. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. Then your salvation will come like the dawn and your wounds will quickly heal. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt sie los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Then your salvation will come like the dawn, and your wounds will quickly heal. Verse 8. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Then when you call, verse 9, the Lord will answer, yes, I am here, he will quickly reply. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Remove the heavy yoke of oppression, stop pointing your finger and spreading vicious rumors, feed the hungry and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be as bright as noon. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass das höhnische Fingerzeichen und die trügerischen Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten, und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. So Jesus says, your healing will come. Also Jesus sagt, deine Heilung wird kommen. Your light will shine. Dein Licht wird leuchten. If you stop pointing the finger. Wenn du aufhörst, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Stop pointing the finger at yourself. Und wenn du aufhörst, auf dich selbst zu zeigen. Blaming yourself. Dich selbst zu beschuldigen. Not forgiving yourself. Dir selbst nicht zu vergeben. When Jesus has long since forgiven you. Wenn Jesus dir doch schon längst vergeben hat. Stop pointing the finger at yourself. Hör auf dich selbst mit dem Finger zu zeigen. Stop pointing the finger at others. Und zeig mit dem Finger auch nicht auf andere. Stop blaming them for how you are doing. Hör auf, andere dafür verantwortlich zu machen, sie zu beschuldigen. For how you are doing. Für wie es dir geht. Für wie es dir geht. Stop blaming others. Hör einfach auf, andere zu beschuldigen. Then will your healing come. Dann wird deine Heilung kommen. And the last, stop pointing your finger at God. Und das letzte, hör auf, mit dem Finger auf Gott zu zeigen. God, if you hadn't let this happen, my life wouldn't be the way it is. Gott, wenn du das nicht zugelassen hättest, wäre mein Leben nicht so, wie es ist. And as we heard, bitterness is what clogs the healing flow. Und wie wir gehört haben, dass die Bitterkeit diesen Heilungsfluss verhindert. Bitterness is when we say, I didn't get what I wanted. Bitterkeit ist, wenn wir sagen, ich habe das nicht bekommen, was ich wollte. I didn't get that spouse. Ich habe diesen Ehepartner nicht bekommen. I didn't get that job. Ich habe dieses Kind nicht bekommen. Job, diese Arbeit. I didn't get that baby. Auch das Baby. I didn't get that position. Ich habe diesen Besitz nicht bekommen. Diese Stelle nicht bekommen. And I can't forgive. Und ich kann nicht vergeben. I can't forgive the one who hurt me. Ich kann dem nicht vergeben, der mich verletzt hat. I can't forgive God for letting it happen. Ich kann Gott nicht vergeben, weil er es zugelassen hat. And I can't forgive myself. Und ich kann mir selbst nicht vergeben. God says to us, get it all out. Gott sagt zu uns, gib das alles weg. All anger, allen Zorn, all bitterness, alle Bitterkeit, all rage, allen Zorn. Get it all out. Gib's einfach weg. No religiosity. Keine Religiosität. Jesus cannot heal if we're religious. Jesus kann uns nicht heilen, wenn wir religiös sind. If we're not honest. Wenn wir nicht ehrlich sind. When we're not honest with our hatred. Wenn wir nicht ehrlich sind in Bezug auf unseren Hass. With our frustration. In Bezug auf unsere Frustration. He wants it all. Er möchte alles. Be honest with him. Sei ehrlich mit ihm. Then you will hear his voice. Dann wirst du seine Stimme hören. Then you can obey. Dann wirst du gehorchen. Then your light will come. Dann wird dein Licht aufleuchten. No matter how ugly it is inside. Egal wie grauslich es innen ausschaut. Give it to Jesus. Gib es zu Jesus. Like the man with the withered hand. So wie der Mann mit der verkrüppelten Hand. He had to stretch it out. Er musste sie ausstrecken. So, give it to him. Also gib es ihm. Jesus. Jesus. We come to you. Wir kommen zu dir. We're not playing religious games. Wir wollen keine religiösen Spielchen spielen. We want to be honest with our hurt, our disappointment, our bitterness. Wir wollen ehrlich sein mit unseren Verletzungen, unseren Enttäuschungen und unserer Verbitterung. And Jesus says, Jesus sagt, I forgive you. Ich vergebe dir. I died for that. Ich bin dafür gestorben. Open up your hand. Öffne deine Hand. Give it to me. Und gib es mir. Let it go. Lass es los. I can't heal if you are holding on. Ich kann es nicht heilen, wenn du es festhältst. Let it go. Lass es gehen. Stop pointing the finger. Hör auf, mit dem Finger zu zeigen. At yourself. Auf dich selbst. At others. Auf andere. At me. Auf mich. Let it go. Lass es los. Release the person who has harmed you. Befreie die Person, die dich verletzt hat. If the Holy Spirit brings a person to your mind, wenn der Heilige Geist jetzt eine Person hervorbringt, deine Gedanken, then let's forgive. Dann lass uns vergeben. Let us get rid of bitterness and anger and rage. Lass uns Bitterkeit und Zorn loswerden. And all the forgiveness that we've received from Jesus. Und all die Vergebung, die wir von Jesus empfangen haben. For all of our ugliness, all of our sin, all of our depravity. Für alle unsere Hässlichkeiten und alle unsere Sünden und alle unsere Verfehlungen. He met us with kindness. Er ist uns mit Freundlichkeit begegnet. Tenderheartedness. Mit Weichherzigkeit. Love. Liebe. And that same forgiveness that we've received. Und die gleiche Vergebung, die wir empfangen haben. Now give to that person. Genau die gib jetzt dieser Person. In your heart give this tender mercy to this person. In deinem Herzen gib diese liebevolle Barmherzigkeit dieser Person. Jesus, we place that person in your hands. Jesus, wir legen diese Person in deine Hände. We no longer hold on. Wir wollen es nicht mehr festhalten. We open up our hand. Wir öffnen unsere Hand. And we let go. Und wir lassen es los. We release them into your justice. Wir befreien es in deine Gerechtigkeit. We will not take our own justice. Wir werden nicht unsere eigene Gerechtigkeit in Anspruch nehmen. We will not seek revenge. Wir werden nicht Rache suchen. we leave them into the hands of a faithful creator. Wir geben es in die Hand von einem treuen Schöpfer. Holy Spirit, Heiliger Geist, come with your oil. Komm mit deinem Öl. And anoint the wounds. Und salbe die Wunden. You said if we would stop the blame. Du hast gesagt, wenn wir aufhören anzuklagen. That our wounds will quickly heal. Dann werden unsere Wunden schnell heilen. And Jesus, we thank you for the oil of your Holy Spirit. Und Jesus, wir danken dir für das Öl deines Heiligen Geistes. Which is being poured into the wounds. Das in die Wunden gegossen wird. Your healing touch. Deine heilende Berührung. Your gentle hand. Deine freundliche Hand. Your loving look. Dein liebender Blick. We can breathe again. Wir können wieder atmen. And now we want to pray for physical healing. Und jetzt möchten wir für körperliche Heilung beten. If you want Jesus to heal you, wenn du möchtest, dass Jesus dich heilt, and you are able, und du bist fähig, then stand. Dann steh auf. Jesus told the man with the withered hand to come to the front. Jesus hat dem Mann mit der verkrüppelten Hand befohlen, nach vorne zu kommen. We ask you to stand. Und darum bitten wir dich, dass du aufstehst. And now I want the congregation to pray for the one, if there's someone standing near you. Und jetzt möchte ich, dass die Gemeinde betet für den, der neben dir steht. Just lift your hands towards them. Hebe deine Hand in seine Richtung. And pray for them quietly. Und bete still für sie. In your seat, pray for them. Bete für sie. God knows what they need. Gott weiß, was sie brauchen. God knows where the healing needs to take place. Gott weiß, wo die Heilung notwendig ist. And we as a body. Und wir als ein Leib. Step up and pray. Stehen auf und beten. We pray for our brother or sister. Wir beten für unsere Geschwister. Holy Spirit, Heiliger Geist, let your river flow. Lass deinen Fluss fließen. There is no stoppage anymore. Es gibt kein Stoppen. Verstopfung. Keine Verstopfung. The vessels are free. Die Gefäße sind frei. Because we've let go of bitterness. Weil wir die Bitterkeit loslassen. Unforgiveness. Das Nichtvergeben. Our vessels are clear. Unsere Gefäße sind gereinigt. And now with your Holy Spirit, und jetzt mit deinem Heiligen Geist. Touch each person standing. Berühre jede einzelne Person, die steht. From the top of their heads, vom Kopf to the soles of their feet. Bis zu den Fußsohlen. Let your river flow. Lass deinen Fluss fließen. Holy Spirit, flow through them like Heiliger a river. Geist, fließe durch sie wie ein Fluss. Take away every bad cell in their body. Nimm jede einzelne schlechte Zelle weg in ihrem Körper. Take away every imbalance in their body. Nimm alles weg, was nicht in Balance ist in ihrem Körper. Take away every evil spirit in their body. Nimm weg jeden bösen Geist, der in ihrem Körper ist. Because evil spirits can afflict us physically. Denn böse Geister können uns körperlich schaden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Be removed. Sei weggeräumt. Heal, Lord Jesus. Heile, Jesus. Heal like you did when you were on the earth. Heile so, wie du es getan hast, wie du auf der Erde warst. You are the same today. Du bist dasselbe heute. And you want to heal us. Und du möchtest uns heilen. You want to set us free. Du möchtest uns freisetzen. It doesn't give you joy to see us suffer. Es macht dir keine Freude, wenn du uns leiden siehst. You want us to be free. Du möchtest, dass wir frei sind. You want us to have healthy bodies. Du möchtest, dass wir gesunde Körper haben. So we can serve you and love you better. Damit wir dir dienen und dich besser lieben können. Heal. Heile. By your grace. Durch deine Gnade. Because we're standing. Denn wir stehen. By faith. Im Glauben. Because we're believing you. Weil wir dir glauben. Like little children. Wie kleine Kinder. We believe you, Jesus. Wir glauben dir, Jesus. We know that you love us. Wir wissen, dass du uns liebst. You think the world of us. Dass wir wirklich das Wichtigste sind für dich. We are the apple of your eye. Wir sind dein Augapfel. You love us. Du liebst uns. You love us. Du liebst uns. You love us. Du liebst uns. Receive his love. Empfange seine Liebe. Perfect love casts out every fear. Die perfekte Liebe wirft jede Angst hinaus. Fear has to leave. Die Angst muss weichen. Anxiety has to leave. Die Sorge muss weichen. Because love is here. Weil die Liebe hier ist. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you that you promised where brothers dwell together in unity, there you pour out your blessing. Danke, dass du versprochen hast, dort, wo die Geschwister in Einheit beisammen sind, wirst du deinen Segen ausgießen. Thank you for pouring out your blessing. Danke, dass du deinen Segen ausgießt. Praise you, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Praise you, Lord. Wir preisen dich, Herr.